tiefen, dunklen Flug, den treibt ihr uns ins Herz. Und ihr zieht uns um, wie verbrannten Lehm, den Vögeln brecht ihr so lang die Schwingen, bis sie sich nach Käfigfrieden sehen. Beschüttet euch mit Weihrauch um die Rosen rum, nicht Schutt. Ich weiß, wie ich leben will, das macht ihr nicht kaputt. Ja, streut nur weiter Gift auf eurem kleinen Feld. Doch ihr vergesst, die Früchte speist ihr selbst. Und so stopft ihr eure Lügen in euch rein. Und eure Welt, die taumelt, doch auf recht wackligen Beinen. Ja, klopft euch auf die Schultern und tut, als geht's euch gut. Ich weiß, wie ich leben will, das macht ihr nicht kaputt. Ja, und ihr kauft, um eure Wunden zu lecken. Doch in der Nacht, da werdet ihr erfrieren. Ihr seid allein und tut an eurem Scheiß verrecken. Und dann die Angst, ihr könntet was verlieren. Und der größte Dreck, den führt ihr per Mut. Ich weiß, wie ich leben will, das macht ihr nicht kaputt. Ja, die Gesichter braun gebrannt, doch eure Augen sind so kalt. Eure Gärtnerchen abgebrannt, sind es in der Schule abgeknallt. Und die Mauer im Gesicht, die macht Trauer und macht Wut. Ich weiß, wie ich leben will, das macht ihr nicht kaputt. Ja, klopft euch auf die Schultern und tut, als geht's euch gut. Ich weiß, wie ich leben will, das macht ihr nicht kaputt.